erzählst mir das, was ich hören will, und tust nur das, was ich sehen will. Erzählst mir was von Liebe, es wird alles schön, doch ich glaube dir nicht, glaube dir nicht. Erzählst mir was von Treue, doch ich sehe sie nicht. Spielst mit meinen Gefühlen und merkst es anscheinend selber nicht. Ich hasse dich, weil ich dich nicht halten kann. Ich hasse dich, ich will dich nicht, doch ich liebe dich. Doch ich liebe dich. Lässt mich umtanzen und lässt mich gleich wieder fallen. Ich möchte dich gerne hassen, ich kann mich nicht